US-Außenminister Pompeo musste die Drohung des Präsidenten seinem türkischen Kollegen erklären. Das Ministerium teilte mit, Pompeo habe in einem Telefonat versichert, dass die USA alle türkischen Bedenken ernst nehmen, wenn es um die Sicherheit entlang der türkisch-syrischen Grenze geht. Hintergrund ist der Abzug der US-Soldaten aus dem Norden und Osten Syriens und das Schicksal der US-Verbündeten in der Region, also der Kurden. US-Präsident Trump hatte am Wochenende erklärt, die Türkei wirtschaftlich zu vernichten, sollte sie Kurden angreifen. Gleichzeitig verlangte er von den Kurden, die türkische Seite nicht zu provozieren. Die Türkei ist als NATO-Partner ein Verbündeter der USA. Die USA sind beim Abzug aus Syrien auf die Zusammenarbeit mit der Türkei angewiesen. Zudem war geplant, dass eine Delegation aus Washington ab morgen in Ankara weiter über den Verkauf des Patriot-Raketenabwehrsystems im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar verhandelt. Die Drohungen des Präsidenten machen deshalb gar keinen Sinn. Pompeo kündigte weitere Gespräche mit der türkischen Seite an. Zusagen über einen Schutz der Kurden wird Ankara aber kaum machen. Für die Türkei sind die kurdischen Kämpfer in Syrien Terroristen.